Willy Brandt, 1913 bis 1992. Es ist kalt an jenem 7. Dezember 1970, als Willy Brandt das einstige Warschauer Ghetto besucht. Eine große Menschenmenge füllt den Platz vor dem Mahnmal, das an die Opfer des Aufstandes der Warschauer Juden gegen die nationalsozialistischen Besatzer erinnert. Dennoch ist es totenstill. Der deutsche Bundeskanzler schreitet die Stufen des Denkmals hinauf, und dann tut er das, was Menschen tun, wenn ihnen die Sprache versagt. Er, der es nicht nötig hat zu knien, kniet nieder für alle, die es nötig haben, es aber nicht tun, weil sie es nicht wagen, nicht wollen oder nicht können. Hinter dem Kniefall des Hitlergegners Willy Brandt steht das Bedürfnis, die Schuld anderer, die Schuld des deutschen Volkes abzutragen. Als Repräsentant eines neuen Deutschlands leistet er Abbitte für die von den Nationalsozialisten verübten Gräueltaten. Das Bemühen, Moral und Politik miteinander zu verbinden, kennzeichnet die gesamte Regierungstätigkeit Brandts und insbesondere seine Ostpolitik. Geboren wird der spätere Bundeskanzler am 18. Dezember 1913 in Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm. Seinen Vater, John Möller, wird er nie kennenlernen. Der Junge wächst bei seiner Mutter Martha und seinem Großvater Ludwig Frahm auf. Die Mutter ist bei der Geburt des Kindes erst 19 Jahre alt. Da sie als Verkäuferin arbeitet, hat sie nur wenig Zeit, sich um den Kleinen zu kümmern. Die meiste Zeit verbringt der Knabe daher bei seinem Großvater, den er Papa nennt. Ludwig Frahm, aktives SPD-Mitglied, hat großen Einfluss auf die Erziehung des Enkels. Zunächst besucht Herbert die St. Lorenz-Knaben-Mittelschule, anschließend ein Jahr lang die Realschule. Mit 14 Jahren erhält der aufgeweckte Knabe schließlich eine Freistelle am Johanneum, einem der ältesten Gymnasien in Lübeck. Herbert betritt eine neue, eine fremde Welt. Von seinen Mitschülern trennen ihn Herkunft und Interessen. »Meine Schulkameraden waren Experten in Autos, Fußball, Segelflug«, so Willy Brandt später über seine Außenseiterrolle. »Ich war der Politiker.« Anfangs gehört Herbert zu den besten Schülern des Gymnasiums. Doch dann wird ihm die Politik immer wichtiger und er vernachlässigt seine Schulaufgaben. Jedoch nie in Deutsch und Geschichte, seinen Lieblingsfächern. Das eigentliche Leben des jugendlichen Herbert Frahm spielt sich aber außerhalb der Schule ab. Schon früh engagiert er sich in politischen Zirkeln der Linken. Zunächst in der Roten Falkengruppe, dann in der Sozialistischen Arbeiterjugend und schließlich in der SPD. Auf die Frage, was er denn einmal werden wolle, antwortet er stets Journalist. Tatsächlich schreibt Herbert schon als 15-Jähriger für die sozialdemokratische Tageszeitung Lübecker Volksbote. In der Lübecker Sozialdemokratie findet der vaterlose Knabe schnell eine neue Heimat, sowie geistige Väter und Mentoren. Doch das jugendliche Ungestüm und der Idealismus Herberts führen bald zu Konflikten mit den alten Parteifunktionären. Die Jahre 1929-30 stürzen die Sozialdemokratie in eine schwere Krise. Lohnkürzungen, stetig steigende Arbeitslosenzahlen und die beginnende Weltwirtschaftskrise radikalisieren die Massen. Durch diese Entwicklung gewinnt der linke Flügel der SPD zusehends an Einfluss. Doch die Parteiführung entscheidet sich dafür, die umstrittene Politik der Regierung Brüning mitzutragen. Die Partei Linke, darunter viele junge Mitglieder, wirft der Parteispitze vor, sozialistische Grundsätze zu verraten. Im Oktober 1931 kommt es schließlich zur Abspaltung linksoppositioneller Sozialdemokraten und zur Gründung der SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei. Auch Herbert Frahm verlässt die SPD und schließt sich dieser neuen linken Kraft an. Nach der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 engagieren sich viele SAPler im Widerstand, darunter auch Herbert Frahm. Er verfasst und verteilt politische Flugblätter gegen Hitler. Doch schon bald werden die ersten Aktivisten festgenommen. Auch Frahm gerät ins Visier der Nazis. Es bleibt ihm nur die Flucht. In der Nacht zum 1. April bringt ihn ein Fischer über die Ostsee nach Dänemark. Von dort aus reist er weiter nach Norwegen. Mit ein paar Hemden, dem ersten Band des Kapitals von Karl Marx und 100 Reichsmark beginnt der Flüchtling ein neues Leben. Der mittlerweile 19-Jährige nennt sich fortan Willy Brandt. Unter diesem Pseudonym schreibt er in der Emigration mehrere Bücher und zahlreiche Artikel. Es leuchtet ein, dass er diesen Namen im Unterschied zu anderen Re-Emigranten auch nach Kriegsende beibehält. Denn Willy Brandt kannte man bereits. Herbert Frahm war ein Unbekannter. Aber der neue Name ist mehr als ein Pseudonym. Er steht für die Überwindung von Enge, Bedrückung und Unerwünschtsein. Er steht für eine neue, selbstgewählte Existenz. Von Norwegen aus setzt Willy Brandt den Widerstand gegen den Faschismus auf internationaler Ebene fort. Er engagiert sich aus dem Exil heraus für die SAP und ist journalistisch sehr aktiv. 1936 kehrt Brandt für einige Monate nach Deutschland zurück, um die illegale Arbeit der SAP in Berlin zu unterstützen. Er reist unter dem Namen Gunnar Gasland und gibt sich als norwegischer Student aus. Nach seiner Rückkehr aus Deutschland reist Brandt Ende Januar 1937 als politischer Journalist und Beobachter nach Spanien und berichtet über den dortigen Bürgerkrieg. 1940 besetzen deutsche Truppen Norwegen. Willy Brandt, von den Nationalsozialisten 1938 ausgebürgert, ist in Gefahr. Was, wenn der staatenlose Flüchtling in die Hände der Gestapo fällt? Ein Freund rettet ihn, indem er ihm seine Militäruniform überlässt. Getarnt als Soldat der norwegischen Armee gerät Brandt in Kriegsgefangenschaft und kann nach seiner Freilassung im Juli 1940 nach Schweden, nach Stockholm flüchten. Im gleichen Jahr wird ihm von der Regierung in Oslo die norwegische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Damit ist aus dem Deutschen Herbert Frahm offiziell der Norweger Willy Brandt geworden. 1941 heiratet Willy Brandt die Norwegerin Carlota Thorkildsen. Das Paar lebt mit der gemeinsamen Tochter Ninja, die bereits 1940 zur Welt kam, im norwegischen Viertel Stockholms. In dieser Zeit schreibt Brandt viel über Norwegen und bringt so seinen Dank gegenüber einem Land zum Ausdruck, das ihn als Flüchtling aufnahm und dessen Bürger er jetzt ist. Einige Monate nach Kriegsende sieht Willy Brandt seine Heimatstadt Lübeck wieder. Doch die vertraute Silhouette der sieben Türme ist verschwunden. Das Bild der zerstörten Stadt wirkt auf den Heimkehrer befremdlich. Er bleibt nicht in Lübeck, sondern geht 1947 als Presseattaché der norwegischen Militärmission nach Berlin. Bereits in der Stockholmer Zeit, wieder in die SPD eingetreten, fasst Brandt schnell Fuß im politischen Leben des neuen Deutschland und entschließt sich, erneut die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. 1948 wird der Re-Emigrant eingebürgert und führt von nun an sein Pseudonym Willy Brandt als amtlich anerkannten Namen. Der politischen Karriere des engagierten SPD-Politikers steht nun nichts mehr im Wege. Er übernimmt die Vertretung des SPD-Parteivorsitzes in Berlin und in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Parteiämter. Das Jahr 1948 bedeutet auch für das Privatleben Willy Brandts einen Einschnitt. Nach der Scheidung von seiner Frau Carlota heiratet er die Norwegerin Ruth Hansen. Mit ihr wird er drei Söhne haben: Peter, Lars und Matthias. Ein erster Höhepunkt in der politischen Laufbahn Willy Brandts ist die Wahl zum regierenden Bürgermeister von Berlin im Oktober 1957. Als solcher etabliert er sich 1958 mit dem Ausbruch der zweiten Berlin-Krise als standfester Vorkämpfer demokratischer Freiheit und gewinnt mit dieser Haltung im westlichen Ausland viele Sympathien. Den Bau der Mauer 1961 kann aber auch er nicht verhindern. Im gleichen Jahr wird Brandt erstmals von der SPD zum Kanzlerkandidaten gegen Konrad Adenauer aufgestellt. Doch wie auch 4 Jahre später im Wahlkampf 1965 gegen Ludwig Erhard muss er eine Niederlage hinnehmen. In beiden Wahlkämpfen wird Willy Brandt persönlich tief verletzt. Rechte wie linke Radikale und Unionspolitiker machen den Versuch, Brandt mit Details aus seiner Vergangenheit moralisch und politisch zu vernichten. Man wirft dem Hitlergegner Vaterlandsverrat vor. Er war ja aus Deutschland geflüchtet und norwegischer Staatsbürger geworden. Auch aus seiner unehelichen Geburt und seinem Namenswechsel versuchen die Gegner Kapital zu schlagen. Ein solches Ausmaß an Verleumdung hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Enttäuscht denkt Brandt schon daran, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen. Doch bereits 1966 befindet sich die Regierung Erhard in der Krise, denn die Koalition zerbricht, als im Oktober die FDP-Mitglieder das Bundeskabinett verlassen. Als neuer Koalitionspartner steht die SPD bereit. Damit beginnt die erste große Koalition in der Bundesrepublik Deutschland. Willy Brandt wird unter dem neuen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger Außenminister und Vizekanzler. Gegensätzlicher hätten die beiden Männer, die das Bündnis zwischen den beiden großen Volksparteien repräsentieren, nicht sein können. Das ehemalige NSDAP-Mitglied Kiesinger und der Immigrant Brandt. Dennoch sollten sich beide gleichsam nachträglich für die Ehrenhaftigkeit des anderen verbürgen. Für das Amt des Außenministers ist Willy Brandt wie geschaffen. Er versteht und liest Spanisch, beherrscht das Englische perfekt, spricht sehr gut Französisch und Norwegisch wie seine Muttersprache. Er kennt das Ausland und ist es gewohnt, in internationalen Zusammenhängen zu denken und zu handeln. Darüber hinaus kommt ihm im Ausland seine Vergangenheit als Hitler-Flüchtling, die ihm zu Hause so viele Schmähungen eingebracht hat, zugute. Man fasst Vertrauen zu Willy Brandt. Bonn, 28. September 1969. Es ist der Abend der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag. Das Ergebnis ist überraschend. SPD und FDP haben zusammen die Mehrheit. Bereits am 3. Oktober geben Willy Brandt und Walter Scheel die gemeinsame Regierungsbildung bekannt. Am 21. Oktober wählt der Deutsche Bundestag Willy Brandt zum 4. Kanzler der Republik. Zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren hat Deutschland wieder einen sozialdemokratischen Regierungschef. In seiner Regierungserklärung betont Brandt: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen. Willy Brandts Amtszeit ist untrennbar mit dem Stichwort Ostpolitik verbunden, obwohl Brandt selbst diesen Terminus nicht mochte. Durch die Losung Wandel durch Annäherung und die sogenannte Politik der kleinen Schritte will er den Kalten Krieg beenden und die Mauer durchlässiger machen. Die Regierung Brandt-Scheel akzeptiert den territorialen Status quo und räumt so ein Haupthindernis für die Entspannung zwischen West und Ost aus dem Weg. Brandts Kniefall von Warschau im Jahre 1970 leitet symbolisch die Entspannungspolitik ein, die real in den sogenannten Ostverträgen mit der Sowjetunion und Polen mündet. 1972 kommt schließlich noch der Grundlagenvertrag mit der DDR hinzu, der beide deutsche Staaten zu Gewaltverzicht und gegenseitiger Akzeptanz in inneren wie äußeren Angelegenheiten verpflichtet. Für seine Bemühungen um eine friedliche Lösung des Ost-West-Konfliktes erhält Willy Brandt im Oktober 1971 den Friedensnobelpreis. Im Januar war er bereits vom britischen Nachrichtenmagazin Time zum Mann des Jahres gewählt worden. Im eigenen Land stößt Brandts neue Ostpolitik allerdings auf erbitterten Widerstand der Mehrheit der CDU-CSU-Fraktion. Man beschuldigt ihn, die Anerkennung der DDR vorangetrieben zu haben. Außerdem sieht man Brandts Entspannungspolitik nicht als Mittel zum Zusammenbruch der Regime in den Ostblockstaaten, sondern macht ihm eine Aufwertung derselben zum Vorwurf. Der Zusammenbruch der kommunistischen Regierungen in Osteuropa und die deutsche Wiedervereinigung haben jedoch gezeigt, dass diese Anschuldigungen ungerechtfertigt waren und Brandts Politik der kleinen Schritte große Ereignisse nach sich zog. Im April 1972 sieht die Unionsfraktion die Chance, den Kanzler Brandt durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen. Denn einige SPD- und FDP-Abgeordnete sind zur Unionsfraktion übergelaufen, so dass diese nun über eine hauchdünne Mehrheit verfügt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel soll Brandts Nachfolger im Kanzleramt werden. Als die Nachricht über den Unionsbeschluss öffentlich wird, kommt es zu Warnstreiks und Sympathiekundgebungen der Bevölkerung für die Regierung Brandt. Am 27. April wird im Parlament geheim über den Antrag der Opposition abgestimmt. Doch Rainer Barzel fehlen 2 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Später stellt sich heraus, dass der Staatssicherheitsdienst der DDR 2 Abgeordnete der Unionsfraktion bestochen hatte. Da aber auch die Regierungskoalition im Bundestag über keine handlungsfähige Mehrheit mehr verfügt, stellt Willy Brandt im September 1972 die Vertrauensfrage, bei der sich die Bundesminister absprachengemäß enthalten. Der Bundespräsident Gustav Heinemann löst daraufhin auf Antrag Brandts den Bundestag auf. Im November 1972 sind die Deutschen aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Willi wählen, so lautet der Slogan, mit dem die SPD in der ganzen Republik für ihren Spitzenkandidaten wirbt. Die Rechnung Willy Brandts geht auf. Die SPD wird mit 45,8% der Stimmen erstmals stärkste Fraktion. Die Brandt-Scheel-Regierung verfügt nunmehr über eine breite und handlungsfähige Mehrheit im Bundestag. Doch bereits im kommenden Jahr hat die Regierung eine schlechte Presse. Man wirft Willy Brandt Führungsschwäche vor, müde sei er und resigniert. Immer häufiger wird der Name Helmut Schmidt ins Spiel gebracht. Als gar der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herbert Wehner, während eines Moskau-Besuchs vor der Presse äußert, der Kanzler badet gerne lau, ist das Maß voll. Brandt muss handeln. Müdigkeit und Melancholie fallen von ihm ab und es scheint, als könne er die SPD aus dem Stimmungstief herausführen. Doch in den Neustart des Kanzlers platzt die Verhaftung seines persönlichen Referenten, Günther Guillaume, der als DDR-Spion enttarnt wird. Als enger Vertrauter Brandts konnte er Dokumente von hoher Geheimhaltungsstufe einsehen. Brandt zieht die Konsequenzen und tritt, für die Öffentlichkeit völlig überraschend, am 6. Mai 1974 zurück. Helmut Schmidt wird sein Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers. Zeitlebens beschäftigt Willy Brandt die Frage, ob die Entscheidung, das Amt aufzugeben, richtig war. Verwinden konnte er diese Niederlage nie. Nach seinem Rückzug aus der Bundespolitik gelingt Willy Brandt der Einstieg in die Weltpolitik. 1976 wird er Präsident der Sozialistischen Internationale und 1979 Mitglied des Europaparlamentes. Er engagiert sich außerdem für den Ausgleich im Nahen Osten und für internationale Entwicklungsfragen. Unter seiner Leitung entsteht 1980 im Auftrag der Vereinten Nationen der sogenannte Brandt-Report, das Überleben sichern. Auch privat kommt es zu Beginn der 80er Jahre zu einer Veränderung. Willy Brandt lässt sich von seiner zweiten Frau Ruth scheiden und heiratet die junge Historikerin Brigitte Seebacher. Mit ihr bezieht er am für Deutschland geschichtsträchtigen 9. November 1989 ein neues Haus in Unkel am Rhein. In den frühen Morgenstunden dieses Tages klingelt das Telefon Sturm. Journalisten wollen Brandt zum Fall der Mauer interviewen. Erst aus den Fragen der Anrufer erfährt Brandt, was sich in der Nacht ereignet hat. Wenige Stunden später sitzt er im Flugzeug und notiert für seine Rede, die er am Abend in Berlin halten wird, den Satz, der zum Leitmotiv der deutschen Einheit wird. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Am 20. Dezember 1990 ist es dann auch Willy Brandt, der als Alterspräsident den ersten gesamtdeutschen Bundestag eröffnet. Ein Jahr später, im Oktober 1991, diagnostizieren die Ärzte bei Willy Brandt ein Krebsleiden. Wenige Tage später wird er operiert. Doch der Krebs kehrt zurück. Im Frühjahr 1992 zieht sich Brandt aus der Öffentlichkeit zurück. Hinter ihm liegen ein erfülltes Leben und außergewöhnliche politische Erfolge. Dieses Bewusstsein erleichtert ihm den Tod. Am 8. Oktober 1992 stirbt Willy Brandt, der letzte große Repräsentant der internationalen Arbeiterbewegung, in seinem Haus in Unkel am Rhein. Die Aussöhnung von Ost und West ist entscheidend Brandt zu verdanken. Außerdem gelang es ihm, wie nur wenigen Politikern, auch die Herzen der Menschen zu erobern. Liebevoll nannten ihn die Deutschen einfach Willy. Auf seinem schweren Weg wurde Willy Brandt ein Versöhner der Deutschen mit sich selbst, so Richard von Weizsäcker über das Vermächtnis dieses großen deutschen Bundeskanzlers und bedeutenden Staatsmannes des 20. Jahrhunderts. Er veränderte das Verhältnis der Deutschen zur Welt, wie auch der Welt zu Deutschland.